Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 349 Android O und die Kekse. Ha, es geht los bei den Gerüchten um Android O. Genau, dass grundsätzlich Android 0 gelesen wird. Ja. Naja. News gibt's, naja, so einigermaßen. Ja. In der Community war es etwas still diese Woche. Und die App der Woche ist diesmal was ganz Besonderes, passend zu meinem Retro-Trip im Moment. Ja, genau. Aber ich fange mal an mit den Android-O-Gerüchten. Ja. Es fängt ja an, klar. Ne? Nougat ist kaum etabliert, wenn man so will. Ja. Schon wird spekuliert über das nächste, ganz klar. Man geht davon aus, dass auch im Mai bereits davon zu hören ist, ja, von Android O. Das ist stark anzunehmen, zumindest mal grundsätzlich, ja. Und das wird dann halt auch wieder eine Zeit lang dauern. Es wird ja, es gibt ja diese Prämisse bei Google seit einiger Zeit, pro Jahr ein System. Das war früher auch mal mehr. Und daran versucht sich Google eigentlich so zu halten. Und dann wäre es natürlich jetzt Ende des Jahres wieder fällig mit Android O. Ihr könnt euch ja schon vorstellen, was das für den Namen für Spekulationen gibt. Ja, also Google nimmt ja immer so Süßigkeiten, ne? Marshmallow, Nougat und jetzt ist eben O dran. Und da es schon mal ein KitKat gab, ist es natürlich naheliegend, dass es Oreo wäre. Übrigens wäre das die erste vegane Süßigkeit, die Google nehmen wird, denn Oreo-Kekse sind vegan. Mhm. Ja, leider. Und leider, weil ich die dann in Massen esse. Das setzt natürlich voraus, dass es Verhandlungen gibt zwischen der Firma und Google. Und das ist nämlich nicht ganz einfach, weil jede Firma ja eigentlich sagt, na Moment mal, ne, also wenn ihr Lizenzgebühren zahlt, gerne. Ja. Ne? Und umgekehrt, naja, wir machen kostenlos Werbung für euch, also ja, müsst ihr uns vielleicht noch was bezahlen. Wir sagen, nee, ihr benutzt unsere Marke, ihr müsst uns bezahlen. Also, das wird bestimmt lustig werden, wenn es dann überhaupt dazu kommt. Was für Süßigkeiten gibt es denn noch mit O? Also ich weiß nicht, O ist eigentlich für Süßigkeiten sehr unbeliebt, ja. Mal Google fragen, was die sagen. Sweets with O. Mhm. So, jetzt gucken wir mal. Das erste Suchergebnis, Forget Nougat, these are the Android O nicknames you need to know about. Und, ich gehe aber mal einen anderen Weg. Ich gehe mal nicht auf eine Android-Seite, sondern ich gehe mal auf die Liste der Desserts auf Wikipedia. Das gibt's tatsächlich. Und da gucke ich mal unter O. Euer Blapp. Da ist nur eine einzige Süßigkeit eingetragen unter O. Und die nennt sich zumindest als, das ist unterteilt nochmal, in Kuchen. Okay, bei Kuchen sieht's ganz schlecht aus. Da ist nur eine, ich glaube, eine russische Spezialität drin. Und Beachkök oder sowas. Nee, ach, Entschuldigung, das ist aus den Niederlanden. Ja, hat es so gelesen, hat so ausgesehen, als ob es russisch wäre. Ja. Also das ist wohl kaum anzunehmen. Dann gibt es bei der Konfektionsgeschichte Oblat und Orange Jelly Candy. Also Oblat, naja, also das nee, glaube ich nicht. So Cookies gibt's da schon mal gar nichts, außer Oreo. Aber das ist eine Marke, das haben die hier nicht drin bei Wikipedia, leider. Ja. Ozark-Pudding als Custard wird's wahrscheinlich auch nicht werden. und so weiter. Naja, was ist denn das? Oliebol? Also das hört sich interessant an. Olibol, Olibol wird's geschrieben, ja, und das kommt auch aus den Niederlanden, also die haben wirklich alles unter Kontrolle, ne, also möglicherweise kommt das neue Android aus den Niederlanden, ne? Oxtonk Pastry, das möchte ich eigentlich gar nicht wissen, was das ist, nein, ich hab mir's jetzt doch angeguckt, Ochsenzungen, Pastete. Ich hoffe, das heißt nur so. Oh Gott. Oh Gott. Der chinesische Donut soll es sein. Na, Gnade. Gut. Orange Whip als Frozen Desert. Das Orange Whip. Boah. Ein bisschen unanständig hört es an, aber das könnte man durchgehen lassen. Orange Whip. Ist das der neue Name? Orange Whip? Ha? Huh? Naja, ne? Das könnte passieren. Naja, also bevor ich jetzt noch weitere Sachen durchgucke, hier Pudding gibt's auch nix. Also O sieht schlecht aus. Ganz, ganz übel sieht es aus bei O. Jetzt gucke ich doch nochmal, was diese Android-Seite dazu sagen hat. Ja, die haben auch tatsächlich Oxtonk Pastry drin. Also diese furchtbare Ochsenzunge-Geschichte. Ich glaube, das ist nur der Name zum Glück. Und auch Ont Beach und Biertkuck oder sowas, ja, so Art Frühstückskuchen oder sowas, ja, ich glaube, der ist auch vegan, wenn ich das richtig weiß, ja, also, Olibol und, ja, gut, hab man auch eben gehabt, Ozak-Pudding, also war ich gar nicht so schlecht, Oatmeal Cookie, ja, das ist eigentlich was ganz Simples, das war auf der Wikipedia-Seite gar nicht drauf, also schlecht, ja, ganz, ganz schlecht. Genauso wie Orelets, ich glaube, die kommen aus Katalanien, genau. Hm. Aber mein Favorit natürlich, ich glaube, also wenn die Firmen sich einigen können, dann wird's Oreo sein. Und ich sehe gerade, Android Central sieht es genauso. 10 von 10 Punkten für Oreo. Aber, wie gesagt, da muss natürlich Verhandlungen geben. So, jetzt haben wir so lange spekuliert über den Namen. Was soll es denn an Features geben? Und da wird's, denke ich mal, nicht ganz so spannend wie beim Namen. Ja. Man geht also mal folgendermaßen davon aus, die Unterschiede werden nicht so groß werden zu Nougat. Also eher so wie Marshmallow zu Nougat. Also überschaubar, vielleicht noch nicht mal ganz so. Man geht davon aus, dass es Android 8.0 ist, könnte aber genauso gut 7.5 sein. Hm? Dennoch wird, egal ob jetzt die Versionsnummer voll oder eben nur halb gewechselt wird, man geht davon aus, dass es eben mehr oder minder kleinere Schönheitskorrekturen sind, Wartungsdinger und die Integration von Diensten, allen voran vom Google Assistant, ja, der dann eben für mehr Telefone auf Betriebssystemebene noch weiter ins System integriert wird. Ja, also beim Google Pixel habe ich das Gefühl, viel tiefer integrieren kann man es nicht. Ich denke, das wird bei den geupdateten 6.0 und 7.0 Geräten, die eben nicht Google Pixel heißen, aber sich ähnlich anfühlen. Ja, übrigens hat noch keiner meiner Geräte mit 6.0 oder 7.0, sogar mit 7.1.1 gibt's noch eines, 7.1.2, Entschuldigung, diesen Google Assistant bekommen. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass es eben für den deutschen Raum noch gar nicht ausgeliefert wird, dieses Update momentan. Okay, also die Änderungen werden überschaubar sein, bis auf eben diesen Google Assistant. Der wird sich dann wohl sehr tief ins System eingraben. Google Now wird sicherlich abgelöst werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Android 8.0 Google Now noch gibt. Google Now on Tap, das wird einfach der Assistant on Tap dann sein. Der wird wahrscheinlich nicht so heißen, sondern einfach nur Google Assistant, aber der hat dann Zugriff eben auf diese Geschichten. Da bin ich mir eigentlich recht sicher, dass es so sein wird, denn Google setzt auf den Assistenten, das ist auch wichtig, ja, und richtig meiner Meinung nach, und da wird auch dann diese Änderungen sich hinbewegen. Vielleicht noch, da gibt's sicherlich noch kleinere Änderungen, die aber alle in diesen Bereich gehen. Ja, KI, Integration in allen Bereichen von dem Android. Das ist auch einer der Stärken momentan. Einer der Punkte, wo Google auch mal ausnahmsweise recht gute Wertungen bekommt. Also immer wenn ich Vergleiche lese mit anderen Assistenten und dem Google Assistant, da schneidet der Google Assistant wirklich gut ab. Ja. Aber wie gesagt, da ist ja noch einiges zu tun bei der Integration auf den Smartphones und natürlich auch im Zusammenspiel mit den Google Home Applikationen, die es bei uns noch nicht gibt, immer noch nicht, ja. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn ihr dieses Buzzword sagt, das ich jetzt nicht sage, damit nicht euer Handy angeht, ja. Euer Telefon habt ihr normalerweise ja bei euch, also bei mir ist es so, dass ich auch das auf dem Tisch liegen habe daheim, ja. Und der Google Assistant, der wird dann, also das Google Home wird dann eben im Wohnzimmer stehen. Ja. Und wenn ich dann eben eine Frage habe, ja, was passiert denn dann? Beide Geräte gehen los. Das ist leider eine Schwierigkeit. Und da muss vielleicht noch ein Problem gelöst werden, ja, zum Beispiel das, wenn Google Home erkennt, das Gerät ist, das Smartphone ist in der Nähe, dann bitte das Smartphone diese Assistant-Funktion abschalten. Ja, automatisch. Sonst gibt das ein totales Chaos. Kleine Sachen, ja, aber große Probleme und sowas kann natürlich auch nur gelöst werden mit einer tiefgehenden Integration von solchen Sachen, auch aus Sicherheitsgründen, muss das sehr wohl überdacht sein. Und sowas erwartet man eben jetzt bei Android O. Wer ein komplett neues Android erwartet, der wird sicherlich schwer enttäuscht werden. Ja, also so, man hat es ja auch schon, wie gesagt, bei der letzten Version zwischen Android 6.0 und 7.0 gesehen. Das sind die optischen Änderungen überschaubar. Warum? Ganz klar, man hat wirklich auch einen Punkt getroffen, wo es wirklich sehr, sehr gut ist. Da waren sich eigentlich auch alle ziemlich einig schon bei Marshmallow, dass diese Oberfläche jetzt richtig gut ist. Ja. Und so wird es dann eben auch sein mit diesem Android O. Ja. Natürlich wird es noch Kleinigkeiten geben, ja, aber das sind auch Gerüchte. Ja, und was da man sich alles wünscht, ist nicht immer das, was man dann letztendlich bekommt, ganz einfach. Ja, weil verschiedene Leute eben verschiedene Interessen haben und man hätte vielleicht gern die ein oder andere Funktion, ja, aber ob die dann wirklich kommt, Spekulation. Bisher sind die Quellen bei Google ziemlich stille. Ja, also die seriösen Quellen sind sehr ruhig, was mich allerdings schon stutzig macht, denn die Google I.O. ist bereits im Mai und es ist noch kein, sag ich mal, in Anführungszeichen offizieller Leak passiert. Da fängt man schon an zu schwitzen, ob da wirklich groß was mit Android O angekündigt wird. Ich denke aber, es wird was zumindest mal gesagt werden darüber, denn die Entwickler müssen ja schon mal auf die richtige Bahn gelenkt werden und wir erinnern uns, Google I.O. ist eigentlich eine Entwicklermesse, keine Konsumentenmesse oder eine Veranstaltung. Messe kann man ja auch nicht sagen, eine Veranstaltung. Ja. Und da ist es schon wichtig, dass eben ja, das den Entwicklern schon mal gezeigt wird, mal schmackhaft gemacht wird, ja, hier Android O, Ende des Jahres wird soweit sein. Also das, denke ich, ist schon wichtig. Gut, die Android O Gerüchte, das hatten wir sicherlich nicht zum letzten Mal besprochen, ja, aber ich lasse es jetzt mal gut sein damit, weil mehr Munition habe ich auch nicht. Ne? für Spekulationen, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich habe mich eben vertan, also Android 7.1.1 ist natürlich das aktuelle, ja, das habe ich. Android 7.1.2 könnte am 3. April kommen. Ja. Auch ein normales Wartungsupdate, also nichts Weltbewegendes. Ja. Und trotzdem sind einige Bugfixes vielleicht gar nicht schlecht. Angeblich soll es auch für verschiedene Netzwerke dieses Voice-over-LTE aktivieren. Ob das bei uns eine Rolle spielt, wird sich noch zeigen. Security-Updates sind dabei, klar. Und also ausgeliefert wird es natürlich an die Pixel-Geräte auf jeden Fall, aber auch, das darf man erwarten, an 5X. Ja, und an 6P Nexus-Geräte, auf jeden Fall. Ich habe noch eine interessante Sache, das hatte ich eigentlich erst für später auf der Liste. Ich ziehe das jetzt hier mal vor, denn ich denke, das passt jetzt ganz gut. Es ist nämlich was Interessantes passiert. Das erste Downgrade der Android-Geschichte wird es geben. Und zwar Benutzer des Nexus 6 werden ein Downgrade von 7.1.1 auf 7.0 machen. Und zwar offiziell OTA, over the air, over the air, offenbar gibt es da große Probleme, die es eben sogar erforderlich machen, dass das 7.1.1 zurückgestuft wird. Das dürfte sehr unbefriedigend sein für die Nexus 6 Nutzer. Ob es danach nochmal ein Update gibt, vielleicht auf 7.1.2, lässt sich stark in Frage stellen. Ne? Es gibt allerdings noch ein paar andere Probleme dabei, denn die ganzen Apps, ja, und der darunterliegende Bau ist nicht dafür vorgesehen, für ein Downgrade. Entsprechend kann es Schwierigkeiten geben, ja, mit einigen Apps, und möglicherweise gibt es da Zicken, da muss man dann ein Werksreset machen, ja, und Apps eben nochmal neu installieren. Der Hintergrund ist der, dass bei einigen wenigen Apps spezielle Versionen, je nach Betriebssystemversion, installiert werden. Ein Update wird automatisch ja gemacht bei sowas. Aber beim Downgrade zurückstufen, dafür ist diese interne Versionsnummerierung nicht gedacht. Und da kann es eben Probleme geben, dass die Apps nicht mehr richtig zurückgestuft werden und dann eben auch nicht richtig funktionieren. Das kann sogar System-Apps betreffen, das weiß man noch nicht, weil es sowas noch nie gab bei Android. Ja. Deswegen, ja, wird sich zeigen, ob das glimpflich abläuft, aber offenbar sind die Probleme mit 7.1.1 beim Nexus 6 so massiv, dass eben sich Google für diesen außergewöhnlichen Schritt entschieden hat. Ja, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, auch schon berichtet von einem Update, der sich Google Carrier Services nennt. Ja, und da habe ich noch kurz so spekuliert, Carrier Services, interessant, ob das was mit RCS oder sowas zu tun hat. Nein, das hat nichts damit zu tun. Das, was hier ausgeliefert wurde, ist einfach nur ein Dummy. Ja, nur ein Dummy. Da ist nichts von Substanz drin, aber offenbar bereitet Google dir vor, dass Carrier Services über den Play Store geupdatet werden können, aktualisiert werden können. Das ist eine interessante Geschichte. Ja. Zwar steht hier auch bei Talk Android, dass das auch mit dem Rich Communication Service zusammenhängt, aber dieses Update an sich ist jetzt momentan noch gar nichts. Also das ist nur quasi eine leere Routine sozusagen und kann aber wohl dann auch RCS also aktualisieren über den Play Store. Man wird mal schauen, was da kommt, aber ich sag mal ganz klar, je mehr Updates von den Carriern weggenommen werden, den Netzbetreibern aus den Händen genommen werden und zu Google geschafft werden, desto besser ist es. Denn Google macht wenigstens diese Updates. Ja, und oftmals sind es eben die Carrier, die die Updates nicht weiterleiten oder die einfach oder wo Google eben dann sagt, okay, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, da können wir gar kein Update machen. Wir können die Updates an die Netzbetreiber schicken und die müssen die einpflegen. Weil es eben da auch um Netzbereiche geht. Wenn das möglich ist, dann soll das Google selbst machen. Ja, dann machen es wenigstens die richtigen Leute und dann klappt's auch, hoffentlich. Mit Gmail kann man nun direkt Geld senden und empfangen in den USA. Ist ja klar, also bei uns läuft ja sowas nicht, ne? Also bei uns wäre noch schöner, wenn bei uns mal ein Service, der wirklich was bringt, so schön integriert würde, ja. Nee, über das Google Wallet geht es und da kann man das tatsächlich per E-Mail machen. Das ist sicherer, als es sich zuerst anhört. Ja. Da gibt es einen Menüpunkt in der Gmail App und sende Geld, ja, und dann wird es dort verschickt. Ja. Also ähnlich wie auch zum Beispiel mit der PayPal Software, die es gibt, da geht es sogar schon in Deutschland. Ja, also PayPal Software und dann einfach von dort aus Geld verschicken. Zack. Ja, nur, dass es hier eben mit Gmail geht, ist auch schlüssig. Google Wallet ist ja ein Google-System, ja, und Gmail ist die, ja, einer von den meistgenutzten Apps immer von Google überhaupt, ja. Bei PayPal ist man es gewohnt, dass es schon über E-Mail geht, ja, also das kann man auch schon machen, nur halt nicht so direkt integriert ins System, dazu muss man dann die Software installieren. Also die Wahl ist richtig, das per Gmail zu machen, auch wenn für manche das vielleicht so ein Augenbrauen hochziehen bewirkt, ja, wie per Mail Geld verschicken, ja, nee, ist eigentlich schon gang und gäbe heutzutage, ja. Und deswegen ist es richtig, dass es jetzt auch Gmail macht. Aber ja, wie gesagt, wir brauchen uns noch keine Gedanken zu machen, denn ja, nicht in bei uns. Ne? Ich habe eben eine Bezeichnung gesucht für Deutschland als Technikland. Also ich weiß nicht, gibt es da sowas wie... nein, ich lasse es jetzt einfach mal. Post-Technikland, ja. Würde es vielleicht treffen, ja, weil also in Deutschland war mal ein Vorreiter in Technik, ja, aber das hat sich im Computerzeitalter dann doch recht stark geändert. Das sind dann eben andere, die Welt beglücken mit Erfindungen und oder zumindest mal mit Produkten, ja. Erfindung klappt vielleicht immer noch, aber wer das dann auch tatsächlich unter die Leute bringen will, der macht es dann lieber woanders da, wo die Technik ein bisschen beliebter ist bei der Bevölkerung. Ja. Es gibt, Achtung jetzt, alle Mann festhalten, ja. Achtung, seid ihr am Schreibtisch, sitzt ihr in der Bahn, im Auto, wenn ihr im Auto sitzt und den Ankass jetzt hört, bitte anhalten, ja, jetzt rechts ranfahren, stoppen, ja, und ganz ruhig bleiben und jetzt alle haben sich hingesetzt, festgehalten, ja, so. Google hat einen neuen Messenger. Ich mach keinen Witz und es ist auch noch kein April. Es ist kein Spaß. Google hat einen neuen Messenger und nennt sich Supersonic. Ja, nee, wirklich, es tut mir furchtbar leid, ja. Allerdings ist es wohl mehr als Test zu sehen. Momentan ist Supersonic nur für eine kleine Gruppe freigeschaltet. Der Name, unter dem das agiert, ist Area 120, also Area 120. Ja. Und Supersonic ist wie soll man das ausdrücken am besten, so eine, also so wie ein Walkie-Talkie, ja, da habt ihr einen Knopf, drückt drauf und dann könnt ihr reinsprechen, ja, und lasst er los, da wird die Nachricht verschickt, aber die Besonderheit, es ist nicht nur die Audionachricht, die verschickt wird, sondern auch eine Beschreibung dieser Nachricht, das heißt eine Nachricht, die erkannt wird und in Textform nochmal mitgeschickt wird, so dass ihr, auch wenn ihr zum Beispiel irgendwo seid, wo ihr gerade nicht die Nachricht hören könnt, ja, weil es zum Beispiel zu laut ist oder ihr wollt nicht, weil nebendran sitzen Leute, ja, jetzt tut euch jemand so eine Nachricht schicken, hört ihr die nicht, so, aber ihr könnt sie dann lesen. Ja, das ist schon mal was. Das ist eine Technik, die auch bei Google Voice benutzt wird. Ja, und in einer, naja, sagen wir mal, in einer grundlegenden Form in Allo, nämlich wenn man mit dem Assistant spricht, dann passiert genau das Gleiche. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, was da schon wieder für schreckliche Horrorszenarien in den Köpfen der Menschen vorgeht. Ne? Google Voice, oh Gott, jetzt ist Google Voice am Ende. Ja, das ist das Ende von Google Voice, ne? Weil die Funktion wird jetzt dort gemacht bei Supersonic. Ne? Nein, also ich schätze, dass Supersonic ein Test ist, eine Test-App, und zwar ein Test für Allo. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Funktion in Allo integriert wird, aber man es eben jetzt erstmal noch nicht so ganz überblickt hat, wie das dann integriert werden soll, weil bisher ist es ja so bei Allo, ich kann Audionachrichten schicken, einfach so Audionachrichten, und das möchte ich auch nicht missen, diese Funktion. Also das ist eine wichtige Funktion bei mir, die ich auch des Öfteren benutze, ja, um zum Beispiel Umgebungsgeräusche oder auch schnell, wenn man irgendwie unterwegs ist, was reinsprechen, zack, und dann ist die Nachricht verschickt über den Messenger. Letzteres wäre zwar kein Problem, weil was anderes ist das ja nicht, nur dass eben der Text auch noch übersetzt wird, also die Sprache übersetzt wird in Klartext und diese nochmal geschrieben gesendet wird, aber bei Hintergrundgeräuschen beispielsweise, da gäbe es dann, wie gesagt, wohl grundsätzliche Probleme, und man sieht dieser App, finde ich, auch an, dass es eine Test-App ist, ja. Russell Holly von Android Central hat diese App auch schon in Benutzung. Ich selbst konnte leider die App noch nicht installieren. Aber das wird sich wohl dann auch bald, wird wohl bald gehen, denke ich. Die Seite kann man schon sehen. Supersonic Fun Messenger heißt das Ganze. Ja. Oder Supersonic Fun Voice Messenger. Genau. So heißt es. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass es ein Test ist. Und es würde sehr, sehr gut zu Allo passen. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Zeichen, das das Google damit schickt, sollte, das hätten die vielleicht solle am Bedenken. Ja, es ist zwar ein 20% Projekt, ja, das heißt, es hat irgendein Google-Mitarbeiter in seiner, wie soll ich das sagen, gesponserten 20% Zeit gemacht, ja, und hat es jetzt eingestellt, deswegen prangt da auch nicht jetzt groß Google, sondern offered by Area 120, ja, aber wenn man die E-Mail-Adresse anguckt, area120-contact@google.com. Ja. So sieht es aus, braucht Android 5.0 mindestens, und schalt die natürlich im Auge, Ja, und werde das auch mal ausprobieren. Ich glaube, nächste Woche kann ich euch schon einen kurzen Test davon geben. Und dann kann ich euch auch nochmal genauere Einschätzung geben, ob diese Funktion gut zu Allo passt oder nicht. Ja. Also mein erster Eindruck ist, ja, die wird passen, nur ich wüsste jetzt nicht, wie man die integriert, groß, also ohne, dass es zu kompliziert wird, dieses Allo. Ja. Weil das war ja auch eine wichtige Sache bei Allo, dass es einfach ist. Und natürlich könnte man jetzt noch ein zusätzliches Icon unten dranfügen. Ja, und wenn man dann da drauf drückt, dann wird das so gemacht. Und wenn man das andere Icon benutzt, dann wird das so gemacht. Oder es muss ein intelligentes System geben, das eben erkennt, ist da eine Sprache drin vorhanden, sind das Hintergrundgeräusche. Wer weiß, vielleicht gibt's sogar der Google Assistant, die KI könnte sogar eine Beschreibung der Geräusche geben, die da drin sind. Wenn ich zum Beispiel der Katze hinhalte, ja, und die schnurrt da rein und dann könnte hier dann übertragen werden, purr, purr, ne? Also Schnurr, Schnurr. Ja, könnte durchaus sein. Natürlich mit der Audiodatei und die wird ja auch übertragen, die kann man sich also anhören, das heißt, geht nichts verloren. Alles klar. Gut, Supersonic. So, jetzt könnt ihr erstmal wieder weiterfahren, sofern ihr noch in der Lage seid. Hallo? Hallo? Seid ihr da? Okay. Ja. Oxygen 4.1.0 kommt für OnePlus 3 und OnePlus 3T. Und ja, da sind wir da bei dem großen Problem wieder. Also Oxygen S ist ja, wenn man so will, eine Abspaltung davon. Immerhin basiert das jetzt auf der Version 7.1.1, das was jetzt ausgeliefert wird, ist Oxygen OS 4.1.0. Und damit ist man zumindest mal jetzt wieder für ein paar Tage aktuell. Wie gesagt, am 3. April kommt dann 7.1.2 und dann ist man wieder hinten dran etwas, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, das kann man verschmerzen und OnePlus hält zumindest mal so das Versprechen, wenn man jetzt mal überlegt, wie lange das OnePlus 3 schon draußen ist und es immer noch so aktualisiert wird, ist das schon gut. Beim 3T setze ich das natürlich voraus. Aber heutzutage muss man ja schon froh sein, wenn bei einem ganz neuen Gerät schon überhaupt irgendwie, auch nur im entferntesten zeitnah, ja, dass mal so ein Update rauskommt, was sich zum Beispiel jetzt Samsung wieder erlaubt hat, ist wirklich unter aller Kanone. 7.0 jetzt zu dem Zeitpunkt, das ist einfach eine Frechheit. Das geht so nicht, ja. Und viele, viele andere Hersteller haben eben dieses Problem auch. Und ich habe ja schon gesagt, einige Hersteller machen überhaupt gar keine Updates mehr. Also man muss da wirklich sehr, sehr schauen. Ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal, das mit den Updates. Und man sollte es auch nicht unterschätzen. Ob man jetzt hier jedem Sicherheitsgeheule gleich hinterher jammert, das möchte ich jetzt dahingestellt sein lassen, ja, ob man das machen soll oder nicht, aber trotzdem sind Sicherheitsupdates extrem wichtig und waren schon immer wichtig und sind wichtiger denn je und deswegen ist es auch ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Update schnell herauskommt und OnePlus ist zumindest mal da in einem akzeptablen Bereich noch. Samsung ist schon lange nicht mehr in einem akzeptablen Bereich, furchtbar. Und ja, Nexus und Pixel, so sollte es eigentlich sein. Ja, überbewertet das LG G6. Das G6 ist ein Phänomen. Das G5 wurde ja rund gemacht, in den US-Medien vor allem, ja, und man hat jetzt offenbar irgendwie so ein schlechtes Gewissen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum momentan das so gehypt wird. Ich weiß nicht, warum, also hat LG da großen Mengen an Mustern verschickt oder an die Redaktion oder irgendwie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, so ganz erschließt sich mir der Grund für diesen Hype nicht. auch wenn das Smartphone nicht schlecht ist, so ist es doch ja für mich der Inbegriff der gehypten Langeweile. Ja. Man kann zwar nicht dem vorwerfen, dass es ein Midrange-Gerät sei, das ist schon ein High-End-Gerät, aber für Premium fehlt noch ein bisschen was, meiner Meinung nach. Und ich sehe eigentlich hier keinen Punkt, wo ich sage, okay, also das ist in Ordnung. Zunächst mal, um es nochmal zu sagen, ich habe schon mal die technischen Daten habe ich ja schon mal vorgelesen und da war für mich nichts Interessantes dabei, deswegen war die Sache für mich gegessen, dass das jetzt so viele Artikel und so viele Hypes und ja, super, LG G6 und überhaupt und bla bla bla, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. 7.1 Zoll Display, das ist zwar okay, das ist genau nach meinem Geschmack, ne? Der Snapdragon 821 Prozessor ist nichts mehr Besonderes. Ja. Die große Frechheit finde ich, dass es dieses Gerät nur mit 32 Gigabyte gibt. In Asien, Korea, Hongkong, Indien, ja, gibt es eine 64 Gigabyte Version. Also, dass es in den USA und Europa nur 32 Gigabyte gibt, ist absolut unglaublich bescheuert. Also, das darf nicht sein, sowas. Wir haben 2017 und dann kommt ein Hersteller und bringt ein Gerät mit 32 Gigabyte und denkt, das ist dann sein Flaggschiff. Dann kann ich nur sagen, mieses Flaggschiff. Ja? MicroSD-Karte ist eben nur ein schwacher Trost, dass man die da reinsetzen kann. Durch die bekannten Probleme, dass man den Speicher gar nicht richtig nutzen kann. 4 GB RAM, wenigstens da hatten sie keine Probleme, wobei 4 GB RAM heutzutage auch normal sind. Also da bietet zum Beispiel OnePlus mit 6 Gigabyte auch mehr. Ja. Kamera ist so ein Dual-Linsen-Kamera, wo es immer sehr fraglich ist, inwiefern das was bringt. Hier knallhart abgeguckt vom iPhone. Man hat eine Hauptkamera und eine Widescreen-Kamera. Ja, ja, schön. Hat man schönere Widescreen-Shots und etwas näher herangezoomte Bilder ist allerdings nicht dieser Zweifach-Zoom, den das iPhone hat, aber naja. 5-Megapixel-Kamera Front-Facing haut auch niemand mehr selfie-mäßig vom Stuhl. USB-C 3.1, USB-C auch okay, ne? Aber Standard. 3300 mAh Akku und IP68, immerhin wasserfest, das kann man ihm noch zugutehalten. Aber wirklich, also, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Es ist ein Gerät, ein High-End-Gerät, das vielleicht zum Premium hätte werden können, wenn man 128 Gigabyte spendiert hätte und vielleicht dann entsprechend auch noch irgendwie eine Besonderheit daran hätte. Die Krönung setzt dem Ganzen noch auf, dass dieses Gerät jetzt mit 7.0 rauskommt. Finde ich auch nicht so okay für ein neues Phone. Ne? Vielleicht hätte man es sollen noch ein paar Wochen warten oder ein paar Monaten, ein, zwei Monaten und dann mit einem neuen Snapdragon-Prozessor rauskommen. Stattdessen nimmt man jetzt das 821 und jetzt ist einfach nichts mehr Interessantes, nichts mehr Spektakuläres in dem Handy vorhanden. Nur was Negatives, nämlich dass der Speicher lächerlich klein ist. Also, tja. Übrigens, LG hier mit einem nicht austauschbaren Akku. Also auch bei LGs wird es wohl die Zeit vorbei, ja, nachdem das mit dem LG G5 ja gefloppt hat. Ja, die Leute wollten es ja offenbar nicht. Ne? Tja, so ist es. Machen sie es nun auch wie die anderen. Sparen ihr Geld, sparen sich designtechnische Probleme und jetzt gibt's keinen austauschbaren Akku mehr. Tja. Gut, also, wie gesagt, LG G6 ist für mich einfach, ja, die gehypte Langeweile, die materialisiert ist als Smartphone, was eine Ohrfeige für Europa und für die USA ist. Mehr ist es nicht. Anders hingegen Humble Bundle mit dem Android Strategy Bundle, was die jetzt momentan haben, geht noch 7 Tage. Da haben sie sich mal wieder was Gutes einfallen lassen, wenn man Strategie-Fan ist. Normalerweise bin ich bei den Humble Bundles immer gleich dabei, ja, aber ich mag solche Strategie-Games eigentlich gar nicht. Das einzige Game, was mich hier interessiert, ist Worms 4. Das gibt's, wenn man mindestens $5 bezahlt. Ja. Aber das kann ich auch dann alleine kaufen im Play Store, ja, und fertig. Ja. Also, dazu muss ich mir dann eben nicht alles andere auch holen. Aber ich weiß natürlich, dass es sehr viele Strategiefans gibt. Und es hat auch seinen Reiz auf den Tablets vor allem. Bei den Smartphones kann ich mir das jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ne? Aber immerhin. Und hier gibt es zum Beispiel Epic War TD2. Das ist nicht schlecht. Auch die Grafik hier ist ganz ordentlich. Ja. Und Fans des Genres werden da sicherlich für ein Konsolenspiel, werden die da echt begeistert sein, weil die Grafik, die kommt nämlich, Entschuldigung, für ein Smartphone-Spiel oder ein Tablet-Spiel, die Qualität kommt nämlich an Konsolenqualität heran bei Strategiespielen und das ist ja gar nicht so verkehrt. Also wirklich nicht schlecht von der Grafik her. Ja. Das nächste MacCom 1 und 2. Ja, diese Macs, das sind also jetzt keine Computer, ja, sondern Macas, das sind ja eigentlich so in japanischen Animes kommen die immer wieder vor, ja, solche mechanischen Roboter, und die kann man dann in die Schlacht schicken. Ich finde die immer total langweilig. Ich habe mir auch mal auf der PS1 was vom Mobile Suit Gundam geholt, weil alle Welt davon gesprochen hat. Mir sind die Füße eingeschlafen. Also nichts für mich. Aber es gibt auch da für dieses Genre sehr viele Fans. Age of Civilizations, ich glaube, da brauche ich nichts mehr dazu zu sagen, ist auch in diesem Bundle drin. Und das kriegt ihr auch schon in dem Bundle für 1 Euro. Für $1. Genau wie das Battle for the Galaxy. Ja, da gibt es ein $5 In-App Purchase dafür. Ja, okay. Wenn ihr $3 oder mehr zahlt, bekommt ihr auch Anomaly Defenders und Anomaly 2. Auch das hat eine schöne Grafik. Wobei, es ist ja immer so die Frage, bei den Strategiespielen ist die Grafik normal nicht an erster Stelle, aber es sieht halt recht schön aus und somit kann man dann hier auch was anfangen. Das ist sehr futuristisch übrigens, dieses Spiel. Und naja, okay, also wirklich Strategie. Kingdom Rush Frontiers und Origins. Auch das ist eine Sache, wo, glaube ich, schon bekannt ist. Dieses Spiel hier ist auch viel mit drin, mit epischen Schlachten und so weiter, ja, und hin und her. Die Grafik hier gefällt mir nicht ganz so gut, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ist eigentlich ja auch nicht so das Schlimme beim Strategiespiel. Hero Generations, das ist meiner Meinung nach ein bisschen ein Ausreißer, ja, von diesem Ganzen. Ja, also ich weiß nicht, das kommt mir eher vor wie eins von diesen Free-to-Play-Rollenspiele, wo man so nach Schema 0815 dann eben auflevelt und so, aber naja, gut, okay. Guckt's euch mal an. Guild of Dungeoneering. Das hört sich natürlich auch gut an und das ist zumindest mal ein sehr frecher Ansatz, wie ich finde. Man hat eine außerordentlich eigenwillige Grafik, die mehr an so Skizzen erinnert, ja, die man dann mit Karten quasi zum Leben erwecken kann, ja, und ja, im Prinzip kann man damit so seiner, so ein bisschen seiner eigenen Dungeons machen, ja, wenn man so will, also so schlecht ist es auch gar nicht, ne? Wenn man sowas mag halt. Ja. Worms 4, das ist natürlich auch ein großer Ausreißer, das ist etwas, was mir auch sehr in der Nase liegt, ja, und Worms 4 bietet dann eben 80 Singleplayer-Missionen, man kann synchrone Multiplayer-Matches bestreiten, ne? Und. Also, da kann man durchaus mal reingucken. Außerdem gibt's auch bei diesen Sachen die Soundtracks dazu, bei den Games, wo es natürlich die Soundtracks dazu auch gibt. Ne? Also Anomaly Defenders, Anomaly 2, Kingdom Rush und Kingdom Rush Frontiers, die haben den Soundtrack mit dabei. Jo! Also Humble Bundle, Mobile, zahlt so viel ihr wollt. Und ja, die Abstufung seht ihr dann auch noch auf der Website. Benchmark des Exynos-Prozessors vom S8. Das ist etwas, was mich verwundert hat. Es ist ein Leidensweg mit diesen Benchmarks. Auf der einen Seite ist es ein gutes Zeichen, um mal grundsätzlich die Leistungsfähigkeit eines Smartphones zu messen. Ja. Aber wenn man das jetzt mal als praktische Geschwindigkeitsmessung sieht, versagt er oft. Aus dem einfachen Grund, weil die Hersteller natürlich ihre Prozessoren für Benchmarks, und das ist kein oder das ist ein offenes Geheimnis, optimieren. Ja. Meiner Meinung nach grenzt das an Betrug. Ja. Aber das ist offenbar okay und man hat immer wieder Ausflüchte. Ja. Im Prinzip ist es so gemacht, wenn bestimmte Laststrukturen aufgerufen werden, dann werden die Prozessoren in einen Modus geschaltet, die besonders viel Power dem Prozessor zuweist. Würde man das im Normalbetrieb mit einer solchen Power diesen Prozessor betreiben, wären die Smartphones ruckzuck leer vom Akku her. Ja. Deswegen laufen die normalerweise gedrosselt. So. Welcher Prozessorhersteller jetzt am besten flunkert, das ist die Frage. Jedenfalls bei den Benchmarks von Geekbench schlägt der Exynos-Prozessor den Snapdragon 835. Zwar knapp, aber er schlägt ihn. So, jetzt kann man da natürlich sich überlegen, ob das was bringt. Ich meine, das Ergebnis ist knapp. Aber Samsung kann jetzt sagen, wir haben den schnellsten Prozessor. Ja, Hauptsache. Ja, ich wollte es aber euch halt nur mal sagen, ja, wie es so ist. Trotzdem leider ganz klar, also in diesen Geekbench Dingern ist das iPhone 7 Plus mit 3473 Punkten weit vorm Galaxy S8 mit 1978 Punkten. Oh. Und der Snapdragon 835 hat dann 1929. Kurioserweise ist es ja so, dass das Galaxy S8 sowohl mit dem Exynos-Prozessor als auch mit dem Snapdragon ausgeliefert wird. Das macht Samsung ja eigentlich schon recht lange. Der US-Markt wird die Snapdragon-Version bekommen und die internationalen Märkte, sprich also auch Europa, bekommt eben die Exynos-Variante. Warum das so gemacht wird, da kann ich nur drüber spekulieren, denn es gibt ja verschiedene Netze, die unterstützt werden müssen, ja, und da hat, glaube ich, das Snapdragon einen Vorteil. Ich meine sogar, das wäre Verizon, wo da der ausschlaggebende Grund ist. Aber wie auch immer, viel schenken die beiden sich nicht. Schade, dass das iPhone so weit weg ist davon. Ja. War mir gar nicht bewusst. Also ich hatte das anders in Erinnerung. Naja, vielleicht hat Apple mittlerweile auch seine Prozessoren angepasst an die Benchmarks oder die Software angepasst an die Benchmarks. So sieht's aus. Gut. USB-C ist besser als ein Ruf. Ja, trotzdem gab es wieder ein Artikel bei Android Central. Es ging um eine Powerbank mit einem USB-C-Anschluss und die lief gar nicht so gut an den entsprechenden USB-C-Geräten. Ja, und Russell Holly hatte auch ein Holly, nicht Holly, Holly, das hätte er wohl gern, hat er auch geschrieben drüber und sich beklagt. Es ist ja ein leidiges Problem mit dem USB-C, teilweise ist es sogar gefährlich, ja, mit den USB-C-Anschlüssen. Also da haben sich schon einige Leute, unter anderem auch Benson Leung, ja, sich ja seine Geräte damit zerschossen, wirklich kaputt gemacht, Ende, fertig, ja, nur weil er ein bestimmtes Kabel angeschlossen hat, das offiziell als normales USB-C-Kabel verkauft wurde. Und genau dieser Benson Leung hat aber jetzt auch geantwortet und hat gesagt, dass es nicht der Standard USB-C ist, der hier Schwierigkeiten hat, beziehungsweise zu beschuldigen ist, sondern die Hersteller, ja, die das eben nicht richtig implementieren oder die eben diese Schnittstellen nicht verstehen. Ja, ist nun mal etwas mehr Arbeit beim Herstellen als eine als Mini Micro USB, ja, USB 3.0 über Micro USB, aber tja, was soll man machen, ja? Und man hätte vielleicht, ich habe schon mal gesagt, man hätte ein idiotensicheres System machen müssen, weil man hat, aber man hat anscheinend nicht die Dummheit oder die Ignoranz der Firmen, ja, hat man wohl nicht berücksichtigt. Aber er sagt auch, dass das einfach ein Fehler ist in diesem Type-C Battery Pack, ja, und nicht etwa das Smartphone, ja, beziehungsweise das USB-C an sich, ja. Es ist nun mal eben ein generelles Problem. Die Hersteller müssen sich da zusammenreißen, ja, aber ja, also ehrlich gesagt, USB-C Powerbanks, die schrecken mich momentan auch noch ab. Ich mache das mit Adapter, mit geprüften Adapter für zum Beispiel jetzt eben das Pixel, ja, und die, wie heißen die, Comtech oder sowas? Nein, die funktionieren dann auch und da kann ich dann jedes herkömmliche Micro-USB-Kabel nutzen. Wenn das ein gutes Micro-USB-Kabel ist, ja, dann hat man also auch kaum Einbußen gegenüber den USB-C, sofern sie eben mit 5 Volt geladen werden. Ja, klar, es gibt dieses Quick Charge halt, ja, das nutze ich prinzipiell nicht, weil ich ein sehr gutes normales Ladegerät habe, der das fast genauso viel Leistung bringt wie eben dieses Quick Charge. Glücklicherweise saugen auch viele Geräte sehr viel. Ich habe das auch schon durchgeprüft und ja, also da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Mit 2,4 Ampere laden, das ist schon richtig gut. Ja. Und mehr, sage ich mal, muss der Akku auch nicht verkraften. Ich habe so viel Zeit, da muss nicht unnötig belastet werden mit noch höherem Ladestrom. Ja. Weil eins ist klar, je niedriger der Ladestrom, desto schonender wird der Akku geladen. Ja, ist ganz einfach. Und dann, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist nun mal so. Je mehr Power rüberkommt, desto stärker wird der Akku belastet. Und wenn es der Akku halt verkraftet, mit 9 Volt und 2 Ampere geladen zu werden, dann ist es ja gut. Ja. Aber das muss nicht sein, wenn er bis an die Grenzen getrieben wird. Ja. Denn die Lebenszeit verringert sich dadurch. So. Was haben wir noch? Ja, interessant, auch noch, habe ich noch kurz vor knapp recherchiert. Und zwar, es gab mal so ganz, ja, für die Öffentlichkeit nicht bekannt, schwere Sicherheitslücke in den Web-Oberflächen von WhatsApp und Telegram. So sieht's aus. Da konnten sich Angreifer also die Web-Sessions kapern und konnten damit Nachrichten mitlesen, ja, Prozess Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Adressbücher kopieren, ja, und auch Schadcode verschicken an die Kontakte. Tja. So sieht es aus. Man sollte halt nicht generell immer davon ausgehen, nur weil man denkt, dass etwas sicher ist, dass es auch dann auch tatsächlich 100% sicher ist. Ich habe schon 1000 Mal gesagt, 100% sicher gibt's nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man denkt, etwas sei sicher. Also richtig 100% sicher, und es ist eben nicht 100% sicher. Das ist schlimmer, als wenn einem bewusst ist, dass etwas nicht 100% sicher ist. Und es tut mir nicht leid, dass die Leute diese Lektion gelernt haben, aber diese Lektion, die wird genau wie alle anderen Lektionen ignoriert werden. Ja, solche Messenger wie Telegram werden immer die Guten sein, und solche Messenger von Firmen wie Google werden immer die Bösen sein, obwohl es dort wesentlich weniger Lücken, Sicherheitslücken gibt, die angegriffen werden können, als eben von diesen in Anführungszeichen kleineren Firmen, aus dem einfachen Grund, ja, weil da nicht genug Manpower dahinter steht. Die sind absolut topfit, die Jungs, 100%, da bin ich mir ganz sicher, ja, die haben einen tollen Messenger gemacht, ja. Aber es gehört eben eine unglaubliche Arbeit dazu, diese Sicherheitslücken zu warten. Anders allerdings muss ich sagen, bei WhatsApp, bei denen ist es ja auch passiert. Das ist der Platz hier, das ist die Nummer 1. Und deswegen ist es da auch umso schlimmer, denn denen traue ich zu, die Manpower zu haben, ja, und die müssen die auch haben, ganz einfach. Also wenn ich mir die ganzen Sachen angucke hier, so wird immer nur bei den Messengern über die Google im System hat, ja, benutzt, wird immer nur spekuliert, wie unsicher die Messenger sein könnten. Und da könnten ja die rankommen und die Regierung, und da kann man ja das MTM machen. Aber praktisch ist da noch nichts groß gewesen. Das ist nämlich der Unterschied. Ja. Man immer nur diese Spekulationen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass wir ganz, ganz schnell vergessen, wenn diese Lücken da auch tatsächlich vorhanden waren. Ja. Ich weiß nicht, also G-Talk hat mal, glaube ich, eine Lüge gehabt, ganz am Anfang, ja. Das wurde auch groß breit getreten, wobei, fairerweise sagen, das haben wir auch schnell vergessen, ja, nachdem die Lüge beseitigt war. Aber das hier, das ist wieder sowas, das habe ich eigentlich jetzt nur auf wenigen Seiten gelesen. Wenn das Google passiert wäre, mit Hangouts beispielsweise, ja, dann wäre die ganze Presse voll mit Google unsicherer Messenger und das Ende von Messaging bei Google und hin und her und bla bla bla. Ja. Hier so eine kleine Meldung, schwere Sicherheitslücke in den Web-Oberflächen von WhatsApp und Telegram geschlossen. Ende. Ja, ist ja schon geschlossen. Ne? Ja. Wie lange war sie offen? Ja? Ist echt schon traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Messenger wird ein Thema sein, das wird mich immer wieder nerven und reizen, weil es so viele verschiedene Lager gibt, ja, und jedes Lager versucht, das andere schlecht zu machen, ja, sogar auf der eigenen Plattform, und na, so macht man sich dann alles im Prinzip kaputt. Ja, und ehrlich, WhatsApp, ja, die können eh alles machen, ja, das ist eh egal. Ja. Telegram, tut mir furchtbar leid, die werden nie abheben. Ganz einfach. Sorry. Ja. Keine Perspektive. So, jetzt komme ich auch zu den Community. YouTube als Feed. Da wurde nochmal nachgehakt, beziehungsweise ein Tipp gegeben von Sebastian, der schreibt, mit dem Halo Rio mit 4K-Downloader, in Klammer kostenpflichtig, aber funktioniert YouTube abonnieren, automatisch als MP3, Ogg Vorbis oder so und Download mit Dropbox oder so synken und schon hast du automatisiert YouTube Audio. Gut, das ist natürlich, es ist zwar richtig, aber das ist wirklich sehr kompliziert. Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, weil es gibt ja Audio-Feeds. Also im Prinzip, also wer rein nur Audiodateien haben möchte, der kann ja sowohl MP3 als auch Ogg Vorbis abonnieren als Feed. Die Feeds bleiben ja. Ja. Und dann braucht man sich diese Arbeit nicht zu machen. Ne? Es geht um die YouTube-Videos an sich. Da wäre es natürlich schön, wenn man die ja eben vielleicht offline laden könnte, ja, zum Anschauen und so, aber naja, gut, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, mit dem Thermux kann man mit YouTube-Download das machen, legal ist es nicht, genauso wie das 4K-Downloader nicht legal ist. Ja. Das muss einem klar sein, das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube. Und das sage ich einfach, okay, dann muss man halt die YouTube-App machen und vielleicht drauf hoffen, dass Google wieder diese YouTube-Offline-Funktion wieder einführt. Aber ich glaube, es liegt auf der Hand, warum sie das nicht mehr gemacht haben. Ja, das Watch Later, die Watch Later List, ja, die wurde ja mal offline gespeichert, grundsätzlich auf dem Gerät, dann auf den Mobilgeräten, dass das nicht mehr gemacht wird. Ich glaube, das liegt auf der Hand, warum, denn die Firmen haben da was dagegen, die Copyright-Inhaber, die Rechteinhaber haben da was dagegen. Und dann kann Google nicht sagen, ja, wir machen es trotzdem. Die würden in Grund und Boden geklagt werden, das geht halt nicht. So, ja, muss man halt jetzt drauf warten, ja, genauso wie das Anhören von YouTube-Videos im Hintergrund, dass das nicht geht, ist auch klar wegen der Werbung. Auch da gibt's ja Werbeverträge mit Firmen und es kann ja nicht sein, dass die Firmen dann zum Beispiel eben dafür bezahlen müssen, man aber die Werbung nicht angezeigt bekommt. Und deswegen ist das eben auch eine Schwierigkeit. Tja, die YouTube-Bedingungen sind halt mal so, da kann man nichts machen. Aber wie gesagt, die Audio-Feeds gibt's ja noch und dann klappt es auch. So, jetzt komme ich mal zur App der Woche. Ja, im Hintergrund seht ihr die schon. Ja. Die nennt sich Modo. Ein Computer Music Player. Und das Besondere an diesem Music Player ist, der spielt gar keine MP3s oder Ogg Vorbis oder sonst irgendwas. Nein, der spielt SID-Dateien, Chiptune-Sounds, ja, von C64, Nintendo, Sega, Atari, Amstrad, Spectrum, MSX-Computern, PC-Engine und, was ich ganz, ganz toll finde, von Soundtrackern, Mod XM, aber auch von meinem Lieblings-Soundtracker, den ich tatsächlich benutzt habe, damals auf dem Amiga, den Octalizer. Ja. Und ihr merkt schon, ne? Ich bin ja da im Retro-Fieber seit einigen Wochen, ja? Und ja, es ist tatsächlich so. Diese Sounds, die haben mich begleitet. Die finde ich cool. Und Leute, wisst ihr eigentlich, in wie vielen kommerziellen Produktionen mittlerweile Chiptunes wieder verwendet werden? Unfassbar. Natürlich besser verpackt, ja. Weil eins ist klar, gerade diese Chiptunings, Tune-Sounds, die Sit-Sounds, die sind schon sehr minimalistisch, ja. Aber faszinierend, was die damals rausgeholt haben aus diesen Soundchips, ja. Irre. Sehr viel aufwendiger hingegen sind bereits die Amiga Mods, also diese Soundtracker Dateien, ja. Da ist richtig was los gewesen, ja, und einige dieser Produktionen, die mit Soundtrackern gemacht wurden, schafften es in die Charts. So sieht es aus, ja. Da gab's einige Und einige haben sogar das dediziert. Ja, zum Beispiel gab es ja mal eine Amiga-EP. Brain Crash war eins der Lieder, die ich leider nicht im Hintergrund abspielen darf. Ja. Aber das war richtig der Hammer. Ja. Die haben es geschafft. Und ja, diese, wie gesagt, diese Soundtracker-ähnlichen Module, die haben sich auch lange gehalten. Ja. Was ihr vielleicht gar nicht wisst, ich hatte auch mal ich war auch mal mit einem Lied in den Charts auf Platz 10, war's, genau. Das war auch mit so einem Soundtracker gemacht, ja, ja. Unglaublich, ne? Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall bietet dieser Player eine ganz vernünftige Oberfläche für sowas. Man kann Playlisten anlegen, das ist wichtig. Deswegen ist auch die Wahl direkt auf Moodo gefallen, ja. Oder eigentlich heißt es ja Mod-O. Und man kann die einfach auch mischen, sortieren durcheinander und kann damit dann eben sich ganz, ganz tolle Soundtracks, Soundplaylisten zusammenstellen für unterwegs. Und tatsächlich, Leute, das ist richtig genial. Warum denn nicht? Ihr müsst mal gucken, wenn ihr im Auto fahrt, ja, wenn ihr die Scheibe runter habt und spielt Sit-Musik ab, ja. Die drehen sich um, die Leute, ja. Die drehen sich um. Da kommt er nebendran mit so einem und niemand guckt mehr hin, so murmeln noch so für sich, so ein Dreck. Ja. Und dann kommt einer an, wo gerade Kommando oder Crazy Comets läuft, mit diesem Sitzer und der so, was? Was ist denn los? Was geht denn hier? Wo sind wir? Ja, richtig gut. Und eben das kombiniert mit den verschiedenen Dinger, Atari, ja, Commodore, Amiga, Sounds, ja, kann man alles schön in diese Playlisten reinmachen. Wunderbar. Die File-Details werden auch angezeigt beim Spielen, manchmal ganz nützlich, ja, also mehr Infos zu den Dateien, gerade bei den Mods, Files, also bei den Soundtracker-Dateien, ist es sehr, sehr interessant als was da steht. Und ja, also die Kompatibilität ist recht hoch. Man kann auch umschalten von verschiedenen sogenannten SID-Modellen. Ja, das 6502 ist ja der Standard. Aber man kann auch einen 8580 SID nehmen. Ja, und da hört sich das zum Beispiel an den C64 Sounds eben anders an. Manche sind eben dafür ausgelegt. Ja. SID-Dateien wurden ja auf verschiedenen Commodore-Rechnern auch benutzt. Und ja, auch interessant, die Nintendo-Sounds. Ja. Das ist eine schöne Sache für die Leute, die früher am Nintendo gespielt haben. Das sind die Original-Files sozusagen für die Dateien und das hört man dann auch. Ja. Das ist richtig schön, dass es sowas gibt. Man hat hier sogar einen Sleep-Timer, also wenn ihr mit dem SID-Gedudel einschlafen wollt, ich wüsste zwar nicht, wie das gehen soll, aber wenn ihr das machen wollt, das könnt ihr dann auch machen. Ja. Und die Einstellungen sind wirklich umfangreich, was da alles möglich ist. Ja, ich hoffe, da fängt jetzt nicht gleich an zu dudeln. Also wenn ich das hier mal gucke, ja, warum nicht? Ich mach mal hier das Kommando kurz an. Ihr hört es jetzt übers Mikro, das ist natürlich nicht so toll, ne? Aber, also wer das Spiel einmal gespielt hat, der müsste es wissen. Ne? Ich mach's auch schon wieder weg. Das hat einem das ganze Spiel über begleitet, ne? Und das hat einem früher nicht wahnsinnig gemacht, sondern das hat man cool gefunden. Ja. Tja, so sieht das aus. Also die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr, sehr umfangreich und man kann sogar Backups auf Google Drive machen, so Einstellungen und so weiter. Ne? Das ist nicht übel, muss ich sagen. Mir gefällt es außerordentlich gut, deswegen habe ich, wie gesagt, gerade dieses herausgesucht. Ja? Und ja, die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig. Das einzige Nachteil ist, die Suche ist nicht vorhanden. Das ist sehr, sehr schade. Man muss also in der Directory-Struktur, die man hat bei diesen Dateien. Zum Beispiel gibt es ein Sammelsurium HVSC, ja, die kann man dann herunterladen, ja, diese Bibliothek, und das ist eine ZIP-Datei in einer ZIP-Datei, also man muss die nur einmal entzippen, und hier kann man dann diese ZIP-Datei als Laufwerk sozusagen auswählen und dort dann entsprechend durchbrowsen, aber man kann nicht suchen, es gibt keine Suche, und leider sind die ein bisschen umständlich angeordnet, da gibt's also Games und Musika. Ja, jetzt sind manche Spiele-Sounds unter Musika drin, aber nicht unter Games. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade nach Kommando sucht, das, was ihr eben gehört habt, ja, dann könnt ihr das nicht finden bei Spiele. Also unter dem Spiel C gibt's kein Kommando. Da müsst ihr den Autor kennen. Das ist in dem Fall der Rob Hubbard. Ja, der hat das Lied von Kommando gemacht. Wenn er dann in das Verzeichnis Rob Hubbard geht, dort findet ihr dann Kommando und auch Crazy Comets übrigens. Ja, genau. Aber dennoch, es ist der beste Player, den ich gefunden habe, meiner Meinung nach, weil er eben so viel spielt und das Ganze auch noch grundlegend mal sich anordnen lässt und so weiter. Super Sache. Also, Modo oder Motto, Computer Music Player. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Bei YouTube in der Community The Netcasts, da könnt ihr alles loswerden. Die Links und Informationen zur Sendung findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bin ihr mal die Mehrzahl denken, thenetcasts.com, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.